Jeden Sonntag ab 18 Uhr gibt es den Weltraumaffen-Hangout in deutscher Sprache. Oh, Schmierentheater. Aber daran merkst du halt auch, was die mit diesem Hate-Speech-Kram wollen. Die wollen nicht definieren, was Hate-Speech ist, sondern sie wollen definieren, wer Hate-Speech verzapft. Das ist hier ein Pamphlet von den neuen deutschen Medienmacher, über die hatten wir ja auch schon mal berichtet. Das ist ja so ein Zusammenschluss von Personen mit Migrationshintergrund, die in den deutschen Medien arbeiten, also bei diversen Zeitungen, bei diversen Rundfunkanstalten. Dieses Wörterbuch der neuen deutschen Medienmacher quasi. Und Formulierungshilfen für die Berichterstattung im Einwanderungsland. Da könnte ich schon Kotzen kriegen. Ja. Wir haben uns während Gamergate zusammengefunden und schauen jetzt als die Weltraumaffen auf die deutsche Medienaktivistenklicke und besprechen aktuelle Ereignisse aus Deutschland und der Welt.